Hallo Toulouse. Und bonjour en bourg. Und herzlich willkommen auch allen anderen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und falls vielleicht neue Zuhörer dabei sind, wundert ihr euch vielleicht, warum wir immer bonjour en bourg und hallo Toulouse sagen. Katrin, woran liegt denn das? Ja, Julia, das liegt daran, dass du vor einiger Zeit quasi nach Toulouse ausgewandert bist, kann man das so sagen? Ja, also ja. Mehr oder weniger. Also wir haben vorher beide in Hamburg gewohnt und ich wohne da auch nach wie vor. Da haben wir uns über Ravelry mehr oder weniger in Hamburg vor Ort dann kennengelernt. Und ja, dann hat Julia beschlossen, sie möchte mit ihrem Arbeitgeber die Stadt wechseln. Und ja, jetzt haben wir gesagt, wir müssen irgendwie unsere Stricktreffen fortführen und machen das jetzt eben per Podcast. Genau, also ich bin jetzt seit ungefähr 2,5 Jahren hier, fast 2,5 Jahre. Und mir hat das so ein bisschen gefehlt, mein Hamburger Stricktreff. Das ist dann alles so ein bisschen auseinandergegangen. Und so behalten wir zumindest virtuell Kontakt. Abgesehen davon, dass wir uns eigentlich erstaunlich häufig persönlich sehen und gemeinsam aufnehmen, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Das liegt daran, dass du zum Glück dann doch öfter mal nach Hamburg kommst. Ich habe es zwar auch schon 2-mal nach Toulouse geschafft, aber du warst öfter hier, würde ich sagen. Das kann sein, ja. Ich bin immer schon noch mal regelmäßig in Hamburg. Und in anderen Teilen der Welt. Das auch. Genau, aber ja, wir könnten zur Sache kommen. Hast du was fertig bekommen? Ja, tatsächlich. Ich habe nach langem Hin und Her, also was lange währt, wird endlich gut, sagt man ja, glaube ich, auch, meine Frankensteinsocken fertig gestrickt. Ich hatte schon vor einiger Zeit ja dieses Wesson-Mix, also das Vlies, und hatte da noch ein bisschen was von übrig, habe das versponnen in etwas gröbere Wolle, wie Wesson so ist, und wusste dann nicht so richtig, was ich damit machen soll. Und mein Freund hat gesagt, das ist perfekt für Socken für ihn. Also habe ich angefangen, Socken zu stricken, habe dann natürlich schnell, also wusste auch schon vorher, dass die ja nicht, dass das nicht reicht dafür, und habe dann mal geguckt, was ich noch so im Stash habe, habe ein bisschen Jamieson und Smith in Naturtönen dazu genommen und dann habe ich noch eine Faserprobe Coburger Fuchs gesponnen zwischendurch. Und diese Socken sind endlich fertig. Die haben lange, lange auch einfach nur rumgelegen. Ich habe festgestellt, ich hatte die Jamieson und Smith, also die selbstgesponnene Wolle war ein bisschen dicker, deswegen hatte ich dickere Nadeln genommen und die Jamieson und Smith passte dann nicht so ganz dazu und dann habe ich sie erst doppelfädig verstrickt. Das ist zum einen natürlich unangenehm an den Händen, also es ist einfach anstrengend und ich war auch mit dem Ergebnis nicht so zufrieden. Und irgendwann die Tage habe ich mir dann Herz genommen und habe das Stück wieder aufgeribbelt mit dem doppelfädigen Jamieson und Smith und danach ging es wieder eins. Also es war wirklich wie so eine Blockade. Ich wusste, es gefällt mir ja, nicht, manchmal aber ich hatte, braucht's was. Ja, ich hatte irgendwie nicht den Mut, das wieder aufzuziehen und war einfach, ja, das war irgendwo im Nirvana, im Limbo oder so verschwunden, das Projekt. Dabei hast du es hier regelmäßig erwähnt, aber mehr ist auch, glaube ich, deine Zeit lang nicht mit passiert. Ja, genau, dann habe ich ja dafür gesponnen, dann ist es auch nochmal erwähnt worden, ja. Und was ich festgestellt habe, es war für mich fast ein bisschen eine Erleuchtung. Ich stricke hier die Ferse, also ich stricke Socken in der Regel von der Spitze aufwärts. Weil ich das brauche für die Motivation, dass ich die Socken zwischendurch überziehen kann. Ja, mache ich auch, weil ich hatte das einmal, dass ich nicht genug Wolle hatte und ich den Socken mit einer anderen Farbe fertigstellen musste. Und es sah nicht so schön aus, weil es wirklich nur die letzten 5 Meter Wolle waren, die mir gefehlt haben oder so. Es war sehr ärgerlich. Und seitdem versuche ich, Socken von unten zu stricken, wenn ich das irgendwie hinkriege vom Muster. Oh, ich habe das eigentlich bei fast allen Mitteln gekriegt, habe ich so festgestellt. Und also von unten und dann mit der Reihe, der Ferse mit den verkürzten Reihen. Mhm. Und ich hatte dann immer, wenn ich mit dem Fersenkäppchen fertig bin, so kleine Löcher. Und dann habe ich immer schon eine Masche zusätzlich aufgenommen und mit weggestrickt und so weiter und so fort. Weil ich bin ja ein Zahlen-Nerd, also für alle, die es nicht wissen. Ärmelabnahmen gibt es bei mir irgendwie nur im Zehner, also alle 10 Reihen und überhaupt muss immer alles in runden Zahlen funktionieren. Und deswegen habe ich für die Zunahmen, für die Spickelzunahmen an der Socke auch immer die Zunahmereihe und dann muss auf jeden Fall die Nicht-Zunahmereihe, also die einfach nur glatt rechte Reihe dazu, damit es auch auf jeden Fall eine gerade Anzahl von Reihen ist. So habe ich das bisher immer gemacht. Ja, lach ruhig. Ja, ich bin in sowas ja eher pragmatisch in meiner Herangehensweise. Ja, war ich diesmal auch, also einfach weil ich glaube, ich habe es verbaselt beim ersten Socken durch dieses ganze Hin und Zurück und dann haben wir nebenbei noch irgendwas geguckt auf dem Rechner und deswegen habe ich diesmal die letzte glatt rechte Reihe nicht gestrickt, sondern direkt nach der Zunahmenreihe mit der Ferse angefangen, mit den verkürzten Reihen und dadurch haben sich also hat es keine Löcher gegeben, als ich mit dem Fersenkäppchen fertig war. Ja, siehst du. Weil es ist ja genau das gleiche Prinzip. Man hat sozusagen eine Masche zusätzlich aufgenommen und ich war hellauf begeistert hin und weg und werde ab jetzt meine Socken immer so stricken. Ja, manchmal muss man seine Prinzipien über Bord werfen. Ja, aber es hat ein Year of the Sock letztes Jahr gebraucht mit 6 Paar Socken, wo ich jedes Mal wieder genervt war, weil die Maschen da groß sind und ich das irgendwie hinfummeln musste. Und ja, die Frankenstein-Socken haben es dann rausgerissen. Ja, ist doch gut. Sehr Ja. schön. Aber das war's auch schon. Das war's auch schon. Naja, das ist schon mal was. Hast du lange dran gearbeitet, da wird es auch Zeit, dass es fertig wird. Ja, das stimmt. Dann darf man da Hast du auch drüber irgendwas reden. fertig? Ja, ich habe tatsächlich das Baustabini von Gudrun Johnson fertig, also die Wolle, die sozusagen die Shetland Wool Week, die Wolle, die Mütze, die Shetland Wool Week Wolle für dieses Shetland Wool Week Mütze für dieses Jahr, also Sprachstörung, vielleicht sollten wir das mit dem Aufnehmen nochmal überlegen. Ich kann nicht sprechen heute. Dabei ist sogar Also, Wochenende. die habe ich fertiggestellt zwischen unserer letzten Aufnahme und meinem MMM-Check-in, da lagen so 3, 4 Tage dazwischen und im Prinzip, ja, war sie dann zwar schon Anfang Mai, aber ich habe sie noch in den April-Check-in gepackt, damit ich es nicht vergesse im Laufe des Monats. Und ich habe sie tatsächlich Anfang Mai, was ich nicht gedacht hätte, noch anziehen können, weil es hier noch echt frisch war in den ersten Wochen da. Und insofern, also ich habe sie auch nicht oft aufgehabt, aber ich habe sie, glaube ich, einmal nach dem Sport abends, da kam ich aus der Schwimmhalle, noch aufsetzen können, weil es tatsächlich hier abends noch unter 10 Grad waren. Und dann finde ich, kann man nach dem Schwimmen durchaus noch eine Mütze aufsetzen, um sich nicht zu erkälten. Und insofern habe ich sie tatsächlich im Mai noch anziehen können. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sie vor der Shetland Wool Week anziehen kann. Aber immerhin, es hat funktioniert. Und ich hatte ja in den USA noch einen ganz coolen Glasknopf gefunden, der farblich genau die Farben aus der Mütze aufgenommen hat und den habe ich dann einfach vorne noch mit drauf genäht auf das Bündchen. Und sie passt und ja, ich bin zufrieden damit. Das einzig Schade, finde ich, ist, dass das Rippenbündchen unten ist halt nur eine Schicht Wolle. Das ist das, was die Ohren warm hält und alles, was da drüber ist, wo ich relativ viel Haare habe, da sind 2 Schichten Wolle, weil es halt vereil ist und ich bräuchte eigentlich das Bündchen dicker und das oben dünner, weil meine Haare sind schon ganz schön warm. Aber nun ja, das ist wohl das grundsätzliche Problem. Ich müsste also eigentlich einen Vereilrand stricken und darüber kein Vereil, aber das passt jetzt nicht zur Anleitung. Aber es gibt ja Aber es ist. Corrugated Ribbing, wo das Ribbing, also das Rippenbündchen, auch in 2 Farben gestrickt wird. Vielleicht wäre das ja eine Option nächstes Mal. Ja, das muss ich definitiv nochmal überlegen, aber ich werde die jetzt nicht mehr aufmachen. Aber es ist, ich Ja. bin zufrieden damit, sie gefällt mir sehr gut und den Bommel, der in der Anleitung steht, den habe ich weggelassen. Das fand ich nicht so meins. Bei der Knit Night hatte ich sie dabei und habe mit verschiedenen Leuten zu diesem Thema Bommel gesprochen und das ist witzig, von 2 Leuten habe ich 2 gegensätzliche Meinungen gehört. Beide meinten so, nee, du bist nicht so der Bommeltyp, aber wenn, dann braucht diese Mütze einen kleinen Bommel. Und die zweite Person meinte, nee, Bommel und Mütze an dir, nee, nicht so wirklich, aber wenn, musst du einen richtig fetten Bommel drauf machen. Wo ich dann gesagt habe, okay, dann vielleicht doch kein Bommel. Habe mich also dagegen entschieden. Und es ist das erste Strickobjekt, die erste Mütze, die ich auf meinem Holzkopf fotografiert habe. Ja, das wollte ich gerade sagen. Du hast deinen Holzkopf damit eingeweiht. Ich erinnere mich an das Foto. Ja, genau, weil ich dachte, jetzt endlich muss ich das mal einweihen. Ja, klar. Und ja, bin ganz zufrieden damit. Das Ding tut seine Arbeit, wie es soll. Das ist ja wichtig. Genau, insofern ist das alles fein. Jawohl. Das war aber auch schon alles, was ich fertig bekommen habe. Ansonsten habe ich zu viele Projekte, die, nein, habe ich nur Projekte, die noch weit entfernt sind von der Fertigstellung, würde ich sagen. Ja, aber dann haben wir doch immerhin Gleichstand. Ja, das ist diesmal nicht schlecht. Das haben wir sonst selten, dass wir beide nur genau ein Projekt haben. Oder kommt mein Ja. Mann nach Hause? Ich muss mal einmal gucken, was sein Gesichtsausdruck sagt, wenn er denn ins Zimmer kommt, weil er war auf der Suche nach seinem Fahrrad, aber er kommt gerade noch nicht rein. Ich bin aber zu doll verkabelt, um hingehen zu können. Insofern, naja, mal gucken. Vielleicht schaut er ja gleich kurz rein. Daumen rauf, Daumen runter. Daumen runter, das ist nicht gut. Dann Oh. ist sein Fahrrad weg. Das ist nicht sehr schön. Unerfreulicher Sonntagvormittag. Ja, habe ich dir im Vorgespräch gerade schon erzählt, vielleicht für die Hörer noch ganz kurz. Er war heute Morgen unterwegs. Es gab hier um die Alster den Lauf gegen rechts, organisiert von St. Pauli. Und da läuft man links rum um die Alster. Und er war da und hatte sein Fahrrad mitgenommen für den Hinweg. Und nach dem Lauf war sein Fahrrad nicht da, wo er dachte, es hingestellt zu haben. Und ja, es ist ja gerade noch mal hingefahren, ob es vielleicht nur an einer anderen Stelle stand, aber es scheint tatsächlich weg zu sein. Was sehr ärgerlich ist, weil er es gerade für 300 € hat auffrischen lassen und es nächste Woche benutzen wollte für einen kleinen Triathlon. Insofern, ja, ist er jetzt, glaube ich, eher frustriert und ich fürchte, wenn wir fertig sind mit Aufnehmen, muss ich ihn ein bisschen aufbauen. Ziemlich viel Geld in den Sand gesetzt für nichts, das ist sehr doof. Ja, das stimmt. Nun ja, ich glaube, da muss ich mich dann später mit beschäftigen, mit dem Thema. Aber wenn es Nun ja. darum geht, ich habe vor 2 Wochen auch Geld in den Sand gesetzt. Aber dazu später mehr. Dazu später, ne? Das hast du auch schon angedeutet, genau. Ja. Ja, woran arbeitest du denn gerade so? Also ich sehe ja schon einen Teil, wo ich mich frage, wie du das auf deinem Schoß, aushältst, weil mir ist ja schon so zu warm. Das geht eigentlich ganz gut. Also, woran stricke ich gerade? An dem Baumschal, der sich nach wie vor eher so lose an die Anleitung hält, weil meine Maschenprobe ja nicht stimmt und die Farbmengen, die ich so habe, auch alle hinten und vorne nicht hinkommen. Ich bin gut über die Hälfte hinweg. Also, der Mittelteil wird einfach nur glatt rechts mit regelmäßigen Kraus-Rechts-Rippen gestrickt. Da bin ich jetzt soweit durch. Ich habe gerade den Vereilteil auf der zweiten Hälfte angefangen und dadurch, dass ja meine Maschenprobe nicht stimmt und vor allen Dingen ich mit unterschiedlichen Wollen, naja, mit unterschiedlichen Wollen stricke, stimmt die Maschenprobe dann auch untereinander nicht. Ich habe also sehr genau hinrechnen müssen, wo ich meine Knopflöcher setze. Also Ah, ja, klar. ich war zwischendurch schon so weit, dass ich gedacht habe, ich fange von der zweiten Seite an und grafte das in der Mitte, weil mir das alles zu blöd war. Aber ich mache das jetzt mal so nach Berechnung und Bauchgefühl und das wird sich schon irgendwie hinziehen, bin ich der Meinung. Ja, passt schon. Ja, ich habe bis jetzt 4 Knopflöcher eingestrickt. Ja, von, ich glaube, 12 mache ich insgesamt. Ja, Ja, und wenn zwölf. du deinen Extremperfektionismus, was solche Dinge angeht, vielleicht ein bisschen ablenken kannst, dann müssen die ja auch nicht hundertprozentig alle den perfekt gleichen Abstand voneinander haben. Ja, das Problem ist, dass man das Ding ja hinterher auf unterschiedliche Weisen knöpfen kann. Ja, aber trotzdem, wenn es jetzt irgendwie 3 Maschen weiter oben oder unten ist, wird es ja nicht groß auffallen, oder? Obwohl doch, die müssen den gleichen Abstand haben, weil die Knöpfe Genau. dafür den gleichen Abstand brauchen. Ja, du Verstehe. verstehst. Ja, ich habe nichts gesagt. Ich ziehe meinen Kommentar zurück. Schade, Julia. Weißt ja, das Leben einfach machen, das ist einfach nicht mein Ding, ne? Ja, ich kann das auch gut, aber. Naja, ich hätte ja auch einfach alles in der gleichen Wolle stricken können oder naja. Kleine Geschichte am Rande. Ich habe die Wolle, den Großteil der Wolle, die ich dort verstricke, ist ja aus einer lokalen Spinnerei hier. Was heißt lokal? Eine gute Stunde weg mit dem Auto in den Pyrenäen. Und das sind wirklich uralte Maschinen. Die haben das ja wieder aufgebaut. Das war ja dieser gemeinnützig, also Verein auf jeden Fall. Und die arbeiten eben auch mit diesen ganz alten Maschinen und da gab es tatsächlich einen Unfall. Also einer von den Jungs, die dort arbeiten, die dort fest angestellt sind beim Verein, ist mit dem Arm in die Kadiermaschine geraten. Oh nein. Und ja, den haben sie tatsächlich amputieren müssen. Shit. Das heißt, die Spinnerei ist im Moment zu. Sie verkaufen nur das, was sie noch haben, und dann werden die Maschinen erstmal abgesichert und dann läuft hoffentlich irgendwann die Produktion wieder an, weil ich finde, das ist weiterhin ein unterstützenswertes Projekt und er hat das auch ganz positiv aufgenommen. Es gab eine große Sammlung im Internet, weil natürlich einiges umgebaut werden muss, jetzt behindertengerecht, aber erstaunlich, mit wie viel Lebensmut der das aufgenommen hat. Cool. Ja. Also, als ich das gelesen habe, ich hatte das erst auf Instagram gesehen bei jemandem, der ich folge, die dort in der Nähe wohnt, und das hat mich echt umgehauen. Ja, das glaube ich. Oh, Ja. heftig. Ja. Ja, aber immerhin gut, dass Sie sagen, Sie planen das wieder aufzumachen und wollen es dann Ja. halt mit entsprechend A, behindertengerecht und B, mehr Sicherheitsvorkehrungen. Das ist natürlich dann ein cooles Projekt, wenn es so weitergeführt werden kann. Also ob die Spinnerei behindertengerecht umgebaut wird, das kann ich mir schwierig vorstellen bei manchen Maschinen, aber sie wollen sie zumindest alle auf heutige Sicherheitsstandards bringen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der Umbau ist natürlich für seine Wohnung und ein Auto und Ja, dergleichen. klar. Ja. Heftig, Ja. heftig. Aber so viel zu meinem derzeitigen Projekt, das also vollkommen aus, also aus 100% Wolle ist und das ich bei, ich glaube, heute haben wir 29 Grad vorhergesagt, hier auf dem Schoß habe und an dem ich jetzt gerade stricke während des Podcastens. Ja, wie gesagt, ich sehe das Ding nur auf deinem Schoß hin und her wandern. Per Skype und ich kriege schon Schweißausbrüche. Aber du magst ja auch Hitze deutlich mehr als ich, deswegen bist du ja auch nach Südfrankreich gezogen und nicht ich. Eben, und du kommst immer nur im Herbst oder Frühling hierher. Ja, ich komme immer nur, wenn nicht Hochsommer ist. Also da kannst du ziemlich sicher sein. Das ist nicht Ja, mein Ding. Nee, und nee. ansonsten habe ich diesen Monat ja offensichtlich an sehr wenig gearbeitet, aber ich habe ein neues Spielprojekt angefangen. Einfach, weil ich Lust darauf hatte, mal wieder was Buntes und was anderes zu machen. Und ich bin ganz tief in meinen Stash abgetaucht und habe einen relativ alten schon Merino-Kammzug rausgezogen. In dunkelviolett mit schwarz und so ein paar helleren Graustellen, aber in erster Linie violett. Purple Hope heißt er. Und den werde ich verspinnen als, oder habe ich auch schon angefangen, als Dick-Dünn-Single. Das heißt, da sind immer so Stellen dabei, die sind ein bisschen dicker. Das hat auch einen Hintergrund, da werde ich hinterher ein, ich glaube, es nennt sich Beehive-Garn draus machen. Also, das wird dann beim Verzwirnen so gemacht, dass du die dicken Stellen um den anderen Faden drum wickelst und das sieht dann wirklich aus wie so ein, ja, Beehive? Honig? Nee, Bienenstock. Wie heißt denn das? Minenstock, ja. Und da hatte ich irgendwie Lust drauf. Ich brauchte mal was anderes. Irgendwas, was nicht zweckgebunden ist, weil ich weiß natürlich auch nicht, was ich hinterher damit mache. Sowas ist immer schwierig zu verstricken. Vielleicht verwebe ich es auch Wollte ich oder gerade so. Mal sagen, so ein schauen. Webprojekt irgendwie? Das könnte passieren, ja. Dekorativer Aber, Wandvorhang, ja. Beehive. Ja, wobei, so viele Wandvorhänge habe ich jetzt gar nicht hängen hier. Nee, muss ja damit anfangen, sie zu produzieren, bevor du sie aufhängen kannst. Ja, ich weiß aber auch nicht, ob das so ganz mein Ding ist. Nee, ich glaube auch, es passt nicht wirklich in deine Wohnung. Also begrenzt. Vielleicht statt des Bildes, das über der Couch hängt, Nö, als Kunstwerk. definitiv nicht. Das Bild hängt da zu cool, das würde ich da lassen. Ja, ich schaue mal, was draus wird. Ich brauche auch diese Projekte, die nichts Bestimmtes werden oder vielleicht auch nie was werden. Ja, das ist doch auch, braucht man auch. Aber das war es auch schon an meiner WIP-Front. Bei dir habe ich aber gesehen, da ist ein bisschen mehr los, nachdem du die letzten Mal ja immer so Probleme hattest, überhaupt irgendwas zu stricken. Ja, irgendwie, genau. Ich habe die letzten, ich glaube sogar zwei Podcasts. Ja gut, nee, letztes Mal hatte ich drei Projekte, vorher hatte ich, glaube ich, irgendwann auch mal zwei. Also es ist irgendwie so ein bisschen wenig gewesen die letzten Wochen und ich habe tatsächlich auch den ganzen Monat über vor allem an dem Duro von Lucy Hake gestrickt. Das ist ja dieses Dreieckstuch, was mit zweifarbigen Zöpfen so eine V-Kante bekommt. Und ja, da bin ich noch fleißig dran. Ich habe jetzt die vier Quadrate, die man von innen nach außen strickt, fertig. Ich glaube, da war ich beim letzten Mal fast fertig mit dem vierten. In der Zwischenzeit habe ich den fünften gestrickt. Das ist sozusagen die Spitze von dem V unten. Damit verbindet man zum ersten Mal zwei von den anderen Quadraten und strickt von außen nach innen. Und das ist fertig. Und das Nummer 6 ist in Arbeit. Das heißt, so langsam kann man auch die Form erkennen. Ich habe da heute Morgen mal ein Foto gemacht auf dem Balkon bei ganz brauchbarem Licht. Und das ist im Projekt auch zu sehen. Ja, da sieht man, dass es mittlerweile also quasi die Verbindung ist von drei schwar nicht schwarz, grau-blauen Quadraten und einem türkisblauen Quadrat. Und dazwischen ist halt die Verbindung in Arbeit. Und ja, da bin ich, habe ich relativ viel Zeit mit verbracht und an dem zweiten Projekt, an dem Polarity, habe ich nicht so viel gestrickt, einfach weil das auch eher so ein Mitnahmeprojekt ist. Es ist relativ mindless, allerdings mindless mit hingucken, zumindest in den Reihen, die ich mit der Kontrastfarbe stricke, weil die einfach erfordert, dass man immer eine Masche abhebt und eine Masche strickt und um da nicht aus dem Rhythmus zu gucken, zu kommen, muss ich halt doch immer mal wieder hingucken. Und ja, deswegen ist es zwar mindless, aber eben mit hingucken. Und ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich muss noch was Neues anschlagen. Mit zwei Projekten ist so das eine, wo ich immer hingucken muss, und das andere, was noch viel mehr Aufmerksamkeit erfordert, um eben da wirklich zweifarbig Zöpfe zu basteln. Macht zwar beides Spaß, aber ist irgendwie so ein Ding, wo ich wirklich relativ mindless einfach mal vor mich hinstricke, ohne hingucken zu müssen. Das ja, hat mir gefehlt und ich konnte mich aber nicht entscheiden, was ich machen will. Und habe seit Tagen hin und her überlegt, was stricke ich als nächstes und was fange ich noch an. Und dann saß ich da gestern mit so einem unzufriedenen Gesicht und da kam mein Mann an und meinte, was ist los? Ich so, oh, ich kann mich nicht entscheiden, was ich stricken will. Ich so, naja, aber. Also ja, erzähl ich's. Ja, willst du jetzt hier Strickberatung machen? Nee, aber erzähl mal. Manchmal hilft ja reden nicht. So, gut, probieren wir es mal. Habe ihm also erzählt, was ich an den Projekten gut oder schlecht oder was auch immer finde, was mich stört, was mich reizt. Und während ich so redete, kam mir die Erkenntnis, ich fange einfach zwei Sachen an. Und das habe ich dann gestern auch spontan getan. Habe zum einen angefangen, Fancy Me von Fritzi01. Was sie uns in der Podcasting auf Deutschgruppe vorgestellt hat, ist ein Projekt, das sie gemacht hat und woraus sie dann eine Anleitung entwickelt hat. Und ja, das fand ich ganz cool und habe das angefangen. Und zwar aus Wolle, die ich in den USA gekauft habe jetzt, nämlich Wolle von der Green Mountain Spinnery. Das ist, das eine ist, also es sind beides Naturtöne. Das eine eher so ein beige-hellgrau und das andere ist so ein, naja, mittleres graubraun. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Das eine heißt Grey und das andere heißt Gris. Also hilft jetzt in der Farbgebung auch nicht wirklich weiter. Und das eine ist 100% Wolle und das andere ist 70 Wolle und 30 Tencel. Frag mich bitte gerade nicht, was es für Schafe sind. Ich hatte vorhin noch auf Ravelry geguckt und festgestellt, dass es dran steht an dem Garn. Aber ich habe es mir nicht gemerkt. Wenn ich jetzt Ich kann online das gehe, mal. dann. Ja, ich Du kann auch könntest fix gucken, ja genau, weil nachgucken. wenn ich das jetzt mache, bricht unsere Skype-Verbindung ab. Das wäre, glaube ich, nicht so Ich hatte schlau. nämlich Insofern. auch gerade schon nach dem anderen Tuch geguckt und nach dem Foto, das du erwähnt hattest, wo du gezeigt hast, wie du die ersten Vierecke schon zusammenstrickst. Das hat mich doch interessiert und das habe ich nicht gesehen. Hast es nicht gesehen, es müsste eigentlich das Dort, also allererste ich hatte das Foto vorher sein. nicht gesehen, deswegen. Ach so, ja, nee. Das Habe hast ich du ja auch nicht quasi erst erwähnt. heute gerade erst hochgeladen. Ja, na und? Also, So. das, Das ach so, Tagi. genau, und das ist ein Mix aus zwei Schafrassen und das habe ich mir noch gemerkt, aber welche habe ich mir, eins war irgendwie was Französisch klingendes und eins klang irgendwie eher Englisch, aber Ja, das eine mehr habe ist ich mir nicht gemerkt. Rambouillet. Ja, keine Ahnung, wie die Amis das aussprechen. Ich höre das immer nur im Podcast und das andere ist Columbia. Also Columbia habe ich auch noch nie gehört, muss ich gestehen. Tagi und Rambouillet, das sind schon Sachen, die ich mal gehört habe. Was jetzt nicht heißt, dass ich das in der Hand hatte. Aber Columbia sagt mir nichts. Und das Keine andere Ahnung. ist, ach, wieder auch die gleiche Schafrasse. Italien. Ah, okay. Und da ist dann halt noch ein bisschen Tänzel bei. Ja. Ja, will ich ihn auch gar Genau, nicht und da weiter stricke ich jetzt aufhalten. gerade. Genau, da stricke ich gerade fleißig dran und jetzt käme als nächstes, also wenn ich jetzt noch zwei Reihen stricke, dann kommt der erste Lace-Teil, deswegen muss ich das jetzt gleich zur Seite legen und doch noch ein bisschen an Polarity weiter stricken, weil ich glaube, Podcasten und gleichzeitig ein Lace-Muster anfangen, von dem ich noch nicht genau weiß, was ich tun muss, scheint mir ein bisschen riskant. Aber Lace ist ein gutes Stichwort, das führt mich zu dem zweiten Projekt, was ich angefangen habe gestern. Ich wollte ja eigentlich im April schon, passend zum Motto-Monat, die Queen kommt zu Besuch, irgendwas stricken, was einem sonst immer für zu gut erscheint. Und da wollte ich ja meinen Quiviok-Vorrat angreifen. Ich habe halt noch zwei kleine Knäuelchen Quiviok und habe überlegt, mache ich da was, also ein etwas größeres Projekt. Das sind halt zweimal 28 Gramm zusammen etwas über 400 Meter. Oder mache ich aus beiden was Einzelnes und bis jetzt konnte ich mich nicht entscheiden. Und jetzt habe ich aber gestern irgendwann in den letzten Tagen eine ganz schöne Anleitung gesehen für so eine Art Kaul mit Knöpfen. Also man sehr lässig, so ein Blattenmotiv, das einfach in Form eines Rechtecks gestrickt, also ein Rechteck, das mit so einem Blattmotiv gefüllt ist und dann kommt da eine Knopfleiste dran an die kurze Seite und an die andere kurze Seite Knöpfe und dann kann man es halt irgendwie relativ locker sich um den Hals legen und ich fand, das sah ganz gut aus und ja, habe das gestern also angeschlagen und die Designerin heißt Monique B., kommt aus Holland und beziehungsweise ihr Designername ist A Passion for Lace, also sagt schon alles. Und ja, ich bin dann aber tatsächlich nicht über die Hinreihe und den Anfang der ersten Rückreihe hinausgekommen, weil ich zum einen ein Problem hatte mit meiner Nadel. Das war so eine Spitze von Knitpicks, wo sich irgendwie das Holz ganz rau angefühlt hat. Und das hat leider dazu geführt, dass die Wolle, das war mit dem Finger als kleine Unebenheit spürbar, aber es war offensichtlich, weil dieses Garn so fein ist, hat sich das da reingehangen und hat das Garn so festgehalten, dass es sich nicht über die Nadel schieben ließ. Ich habe dann noch ein bisschen die Nagelfeile rangetan und aber dann irgendwie doch alles zurückgeschoben und dann doch auf Metallnadeln gewechselt, die ich zum Glück in der gleichen Stärke noch hatte. Keine Ahnung, also hätte mir fast noch die Wolle geschrottet. Und parallel dazu ist mir bei der Gelegenheit dann aufgefallen, dass in der Anleitung wahrscheinlich ein Fehler steckt, beziehungsweise ich sicherheitshalber nochmal nachfragen wollte, weil in diesem Blattmuster ist halt so diese, wie sagt man denn, diese zentrale Blattnaht, was da so Die hochgeht, Mittelmasche. die mit, ja, es ist eben keine Mittelmasche, sondern da sind halt die Abnahmen, sind halt rechts und links und bilden sozusagen damit diese mittlere Naht von Ah, diesem okay, Blatt. ja. Und ich vermute, dass sie immer zur Mitte hinweisen sollen, aber es ist Lace auf der Vorder- und auf der Rückseite. Und zumindest laut dem Chart weisen sie sowohl für die Vorder- als auch die Rückseite so dreieckigmäßig zusammen, sodass halt man anfängt mit einem SSK und auf der Rückseite, und dann das zweite ist eine Two Together. Und dementsprechend muss man für die Rückseite das ja auch mit Purl Two Together machen und Purl Two Together Through Backloop. Nur ist es in der Erklärung für das Chart leider genau verkehrt rum beschrieben, sodass ich dann, wenn ich auf der einen Seite die Maschen zueinander bewege, würde ich sie auf der Rückreihe voneinander wegbewegen. Und da habe ich jetzt erstmal die Designerin gefragt, ob das Absicht ist. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber das Gegenstück auf der Rückseite zu Knit Two Together ist ja Purl Two Together. Genau. Ist auch richtig so. Und das Gegenstück zu SSK ist Purl Two Together Through Backloop. Okay, in der Das habe ich. Reihenfolge, wie du es eben gesagt hattest, klang es, als würden jeweils die, also würde das Purl Ach so, Two nein. Together über dem Knit Two Together liegen. Also das ist es in der Anleitung. Okay. Also die Anleitung führt halt dazu, dass ich die Vorderseite wie ein Dach mache und die Rückseite wie ein V. So bildlich gesprochen. Und da habe ich jetzt gefragt, ob das Absicht ist oder ob eventuell vielleicht einfach die Beschreibung der, weil es sieht halt nach dem Chart sieht es anders aus. Da müssten es beides Dächer sein und nicht Vs. So, aber wenn ich das befolge, was in der Erklärung zu den Zeichen steht, dann würde ich ein Dach und ein V machen. Deswegen habe ich also gleich wieder aufgehört zu stricken und erstmal die Designerin angeschrieben mit der Frage, was sie dann um sich gedacht hat. Weil die Fotos leider nicht so gut sind, dass man es darauf erkennen könnte, weil die das auch mit Kitzsilk Mohair gemacht hat. Und ja, das ist jetzt nicht so gut zu erkennen, was es denn nun ist, dass ich es jetzt einfach mal losstricken wollte. Gibt es Und denn da deswegen schon dachte ich, viele Projekte zu? meins ist das Erste. Ah, Es okay. ist eine ganz neue Anleitung. Ja, insofern hoffe ich jetzt einfach auf ein Feedback in den nächsten Tagen und bis dahin wird es dann liegen. Aber nun ja, dann liegt das halt. Ich habe ja jetzt, wie gesagt, was anderes Neues noch angefangen, womit ich mich beschäftigen kann. Ist es eine Bezahlanleitung? Also 4 € geht jetzt noch, aber. Ja, aber trotzdem, da finde ich das immer extra schade. Also gerade sowas Ja. ist ja nicht, also das ist ja schon ein grundlegender Fehler. Ja, also ich vermute, ich weiß, wo es herkommt, weil sie hat das Ganze nämlich rechtslehnend und linkslehnend genannt irgendwie. Und wahrscheinlich ist irgendwie mit rechts, links und spiegelverkehrt und Vorder- und Rückseite irgendwie dieses rechts und links durcheinander gekommen und sie hat es einfach nur in die falsche Zeile geschrieben. Also kann ja vorkommen, aber insofern. Und es ist ja noch nichts passiert, weil dadurch, dass ich eben, du erinnerst dich an dieses eine Tuch, wie hieß das, Shalimar, was ich gestrickt habe und nicht vertrage, weil Kamel drin ist, das hatte das die ganze Zeit. Deswegen war ich relativ sicher, dass das, was in der Anleitung steht, genau verkehrt herum ist, weil ich da dauernd auf der Rückseite Knit to, nein, Purl to together through Backloop gemacht habe und das war immer über den SSKs. Und insofern, ja, weiß ich, dass Purl to together dort nicht das gleiche ergibt. Aber ich hoffe da jetzt einfach auf eine Antwort und dann bis dahin bleibt es liegen. Wie gesagt, ich kann mich anderweitig beschäftigen, so ist es ja nicht. Als würde mir langweilig werden. Ja, aber ich glaube, das war es tatsächlich auch so aus meiner Strickwelt. Wie jetzt? Ja, also ich finde, 4 Projekte ist gar nicht so schlecht, oder? Und davon 2 an einem Tag angeschlagen. Gut, bei dem einen habe ich dann die Anschlagreihe und die Hinreihe gestrickt, aber. Immerhin, bei dem anderen bin ich jetzt schon mit Teil 1 fertig und fange mit Teil 2 an. Ja, aber das klingt wie, wie war das? Knitmania oder so im Januar, als alle so viel Ja, genau. angeschlagen Nee, das. haben und überall nur eine Reihe, nur damit es Nein. angeschlagen ist. Nein, das finde ich grundsätzlich doof. Also ich habe mir ja schon das Jahresziel auch gesetzt, nicht mehr als 4 oder 5 WIPs gleichzeitig zu haben. Und ich fand halt mit diesen 2 WIPs, ich brauchte noch irgendeins, was zwischendurch tatsächlich, also ich bin ja nicht so ein Mindless-Stricker, aber so manchmal brauche ich tatsächlich auch irgendein Projekt, wo man einfach stricken ohne hingucken kann. Und das ging halt weder bei dem Polarity noch bei dem Duro. Und insofern habe ich gesagt, ich muss mal irgendwas haben, was zumindest zwischendurch mal so Kraus-Rechts-Rippen hat, dass ich einfach auch mal, ja, gut in Gesellschaft stricken kann oder beim Podcasten oder so. Und ich hatte einfach keine Lust, Socken anzuschlagen. Obwohl mir vorschwebt, dass ich mir auch noch ein paar Flip-Flop-Socken mache, aber da hatte ich überhaupt keine Lust gerade zu. Weil ich dachte, oh, dann weil ich vor allem auch gerade lauter Sachen mit 2 Farben stricke. Und ich wollte tatsächlich auch ein Projekt mit nur einer Farbe haben. Und da schwebte mir aber dieses Lace-Teil vor. Und ich sagte, gut, dann ist es eine Farbe, aber ich habe auf der Vorder- und auf der Rückseite Lace. Das ist auch kein entspanntes Stricken. Das war Teil meines Konflikts mit mir selber. So, was stricke ich, damit ich nicht schon wieder, und jetzt habe ich halt das Projekt, was zwar viel kraus rechts hat, aber dafür 2 Farben. Da halte ich das dann aber gerade noch aus mit den vielen Wollknäueln, die hin und her dengeln. Aber deswegen musste ich so ein bisschen gucken, wie ich meine Stricksachen so kombiniere. Ja, deswegen dieses ganze komplizierte Hin und Her. Und ich fand jetzt 4 Projekte ist okay. Und dann kann ich wirklich stimmungsgemäß entscheiden oder gelegenheitsangepasst stricken. Mal sehen, was noch so kommt. Weil Freitag ist ja auch schon wieder Knit Night nächste Woche. Und ja, da brauche ich ja dann auch ein Projekt, das ich da ganz gut bearbeiten kann. Mal sehen, was ich da mitnehme. Ja, Knit Night Ja. heißt ja dann auch immer, es ist schon wieder Anfang des Monats. Dieser Monat ist, ich dachte erst, es ist so viel Zeit diesen Monat und ich habe auch wirklich tolle Strickprojekte, an die ich weit vorwärts komme und da ist der Monat schon wieder fast vorbei. Ja, kannst du mal sehen. Ja, Mittwoch ist der Monat rum, das ist so krass. Und das Traurige ist, die Durststrecke der langen Wochen kommt jetzt, nachdem wir so viele Wochen mit Feiertagen oder sonstigen freien Tagen hatten mit Brücken und ich weiß nicht, was noch alles. Stimmt. Ja, bei uns geht es jetzt gerade noch. Wir hatten ja jetzt gerade Donnerstag noch Feiertag, aber ihr Ja, auch, wir auch. oder? Himmelfahrt hattet Ja. ihr auch. Genau, und Ja. ich habe mir nächste Woche den Mittwoch freigenommen. Oder werde ihn mir freinehmen, vielmehr, weil noch ist das ja nicht passiert. Und dann ist Pfingsten, wo der Montag hier ja auch frei ist, aber den habt ihr nicht mehr als Feiertag, wenn ich das richtig im Kopf habe. Den haben die Franzosen irgendwann gestrichen. Oder so halb Ja, gestrichen also irgendwie. ja, genau. Also es ist, also das Werk ist geschlossen. Ich kann nicht arbeiten, aber es ist kein Feiertag. Ich muss dafür einen Tag Urlaub nehmen. Ja, das ist so eine ganz schizophrene Lösung. Ich erinnere mich, das ganz merkwürdig. Ja. Aber wir hatten ja nicht nur am 1. Mai frei, sondern auch am 8. Mai. Also Ja, das stimmt. in die letzten Wochen, ich weiß nicht, da waren nur ein oder zwei wirklich 5-Tage-Wochen dabei und dann immer in Verbindung mit einem langen Wochenende dann davor oder danach. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ja, deswegen, die guten Tage sind vorbei. Bei mir gehen sie jetzt gerade los, das ist auch nicht schlecht. Aber du hast bestimmt viel gemacht in deinen freien Tagen. Ja, weil ich hatte ja viel Zeit, wie gesagt, viele Feiertage und wir hatten uns vorgenommen, in der Woche ab dem 8. Mai, weil der 8. Mai ist hier, wie gesagt, Feiertag gewesen, wegzufahren Richtung Mittelmeer. Also nicht direkt ans Wasser, immer auch mal zum Gucken ans Wasser, aber wir hatten uns ein paar Unterkünfte rausgesucht, so ein bisschen im Hinterland. Und dann sind wir also am Sonntag losgefahren, haben in Carcassonne angehalten, der berühmten Stadt, die die meisten, glaube ich, nur aus dem Spiel kennen. Ich war schon mal da, ja. Ich war da zwar 15 und es ist ziemlich lange her, aber ja, ich war schon mal da. Ja, und diesmal war ich mit meinem Freund da und habe die Gelegenheit tatsächlich genutzt. Er hat seinen Pulli angehabt und habe endlich Fotos vom Pulli gemacht. Ja, die sind cool geworden. Ja, es war ein bisschen blöd dadurch, dass wir, ich meine, in Carcassonne ist letztendlich nicht viel zu sehen. Es ist eine schöne Stadt, diese alte, wie nennt man das? Cité nennen sie das hier, also diese Altstadt dort auf dem Berg. Aber es ist ansonsten sehr touristisch. Also man kann sich das alles schön angucken, aber dann ist auch gut. Und deswegen waren wir so um die Ja, Mittagszeit da, ich finde deswegen diese. ja, ist das Sonnenlicht so ein bisschen hart, aber ansonsten ja. Ja, aber ich finde diese alten Mauern sind schon echt beeindruckend, diese dicken, fetten Ja. Mauern. Also das ist schon sehr cool. Wobei davon hatten wir noch mehr im Urlaub. Also sowohl in der ersten Woche als auch jetzt, wir waren die Tage noch mal kurz weg. Ja, dann sind wir also von Carcassonne weiter in unsere Unterkunft und am nächsten Tag so ein bisschen Richtung Mittelmeer gefahren und auf dem Rückweg zurück zu unserer Unterkunft, wohl gemerkt, es war Feiertag, ist unser Auto liegen geblieben. Super. Klassisches Problem, der Starter ging nicht mehr an und ich habe dann eine ganz wichtige neue Fertigkeit gelernt, die man auch nur braucht, wenn man alte Autos hat, offensichtlich. Ich kann jetzt mein Auto selbst anschieben, also entweder natürlich am Berg und dann rollen lassen oder eigenhändig anschieben und dann reinspringen. Ja. Und das Auto anmachen. Das Was ist man halt im durchaus Urlaub. hilfreich. Ja, es war Es eine ist keine interessante typisch Erfahrung. damenhafte Fähigkeit, aber es ist durchaus nützlich. Aber die meisten damenhaften Fähigkeiten sind nicht nützlich, Das stimmt, das sondern eher stimmt. dekorativ. Ja, also ich habe dann auch im Motorraum, weil das ging ja dann noch ein bisschen weiter. Ich weiß jetzt genau, wo der Anlasser sitzt und was der macht und wie der funktioniert. Wir hatten dann, dadurch, dass wir ja regelmäßig über Nacht weitergefahren sind, also wir hatten nur zwei Unterkünfte, aber das passte einfach nicht, dass wir eine Werkstatt gefunden haben, die das sofort reparieren konnte. Wir sind also mit dem defekten Auto letztendlich weitergefahren. Haben deswegen leider auch nicht so häufig angehalten. Normalerweise halten wir dann immer noch mal hier oder da, am Wasser unten war es schön, am Mittelmeer. Aber das ging ja nicht, weil da waren dann nur Parkplätze mit so Schotter, wo das Anschieben verdammt schwierig ist. Und bergab parken war irgendwie auch Nee, nicht drin am da Wasser. möchte man dann auch nicht so parken und sich hinterher von allen zugucken lassen beim Anschieben. Auch da war ich nachher irgendwann schmerzbefreit. Ja, geht ja auch nicht anders. Aber wenn du dann bei deiner Unterkunft ankommst und fragst, wo du am besten abends essen gehen kannst und dann aber sagst, also mit deinen Hosts, mit deinen Gastgebern durchgehst, welche dieser Lokalitäten denn irgendwo so am Berg gelegen ist, dass man sein Auto da parken kann, das sorgt auch für Gelächter. Das glaube ich. Wir hatten dann aber Glück bei der zweiten Unterkunft, wo wir waren. Da war in, ja, 1,5 Kilometer fußläufiger Entfernung eine Werkstatt. Da haben wir das Auto dann gelassen und der war auch total hilfsbereit. Der hat sich das sofort angeguckt und hat das Teil bestellt, weil offensichtlich muss man das, also gibt es für mein Auto unterschiedliche Modelle des Starters und da muss man eben nachgucken. Aber er hat das alles super gelöst. Wir sind währenddessen weitergefahren mit dem Auto, das nicht selbst anging, und er hat dann am nächsten Morgen den Starter getauscht. Und dann sind wir frohen Mutes zurück, haben unsere Sachen eingepackt und wollten los in, ja, also wir sind dann so ein bisschen rumgefahren zu einem kleinen Château auf der Suche nach Wein. Also den hatten wir im Restaurant probiert und da wollten wir mal schauen, was die so hatten, damit man da vielleicht ein bisschen mehr mitnimmt, und sind dann so mitten in der Pampa in der Provence gewesen, also von der Landstraße irgendwo ab auf so eine Schotterpiste an einem Segelflugplatz vorbei und Ich haben so eine ahne, was kurze kommt. Pipi-Pause gemacht. Und dann das Auto also versucht wieder anzumachen und dann hat es ein komisches Geräusch gemacht. Und zwar muss man sich das so vorstellen, der Anlasser, der geht normalerweise, der wird mit einem Magneten in den Motor hineingeschoben, dreht dann ein paar Mal und dreht dadurch den Motor an. Und das, was wir gehört haben, war der Anlasser, ein Elektromotor ist das, der losgelaufen ist, aber der sich nicht im Motorraum, nicht im Motor befunden hat. Der also sozusagen leer lief, ohne Widerstand. Und das ist für so einen Ja Elektromotor, gut, der auch nicht dass dein darauf Freund sich mit ausgelegt ein bisschen mit Autos auskennt. ist. Ja! Also wir haben dann das gehört und es ist dann so ein hochfrequentes Mii, wie halt der Anlasser klingt, wenn er keinen Widerstand hat. Ein Elektromotor, der läuft, also wie Nähmaschine letztendlich. Nähmaschine im höchsten Gang. Und dann brach kurz Super. die Panik auf, weil, ja, mein Freund wusste dann auch, das ist ein Elektromotor, der darf nicht lange laufen, der wird heiß. Schlüssel abziehen hat nichts gebracht und wir hatten einfach kein Werkzeug parat, um den von der Batterie abzuklemmen. Und dann machte der weiter Mii und irgendwann war er ruhig. Und dann war er wieder kaputt. Und dann war er offensichtlich so heiß gelaufen, dass die Kabel drumherum anfingen zu brennen. Ja, großes Kino. Oh, ich habe dann nur geistesgegenwärtig, wir hatten noch also so einen halben Liter Wasser in der Flasche dabei und habe damit vorsichtig dann diesen Brand gelöscht, weil es war ja die einzige Flasche, die wir hatten und man verteilt jetzt auch nicht großflächig Wasser im Motor. Ja, und dann standen wir also wieder mit unserem Glück und einem Auto, das wieder nicht funktionierte, aber eben auch noch gebrannt hatte. Super, das ist ja fast so. Also ich meine, das ist dann der Moment, wo man weiß, warum in vielen europäischen Staaten außer Deutschland Feuer, wie heißt denn das, Feuerlöscher zur Standardausrüstung eines Autos gehören. Ja, Du hast ja irgendwie in ja. Belgien oder wo hast du ja standardmäßig einen Feuerlöscher im Beifahrerfußraum. Also das ist, macht in solchen Momenten macht einem das durchaus erscheint einem das sehr sinnvoll. Also Schraubenschlüssel hätte schon geholfen, hatten wir dann aber nicht griffbereit, also um den Motor von der Batterie abzuklemmen. Und nachdem wir dann also doch, nachdem uns ein bisschen mulmig war, wir sind dann natürlich weitergefahren, weil was machst du? Ist halt wieder alles wie vorher, anschieben und weiter geht's. Aber wir haben dann immer die Batterie abgeklemmt, weil wir Angst hatten, dass vielleicht doch so sich noch wieder ein Feuer entwickelt, weil dieser Elektromotor ist, wir hatten eine Vermutung, woran es lag, dass das so passiert ist, aber nur auch kein Werkzeug, um das auszuprobieren. Also haben wir dann immer, wenn wir das Auto irgendwo abgestellt haben, die Batterie abgeklemmt. Und dann funktioniert ja die Zentralverriegelung nicht. Sprich, die Prozedur war dann irgendwann Motorhaube auf, Autotüren zu, Auto zumachen mit der Zentralverriegelung, Batterie abklemmen und die Motorhaube nur auflegen. Weil man kriegt die Motorhaube ja nur von innen auf. Aha. Sehr schön. Und das Ganze natürlich möglichst am Berg. Ja klar. Das klingt nach einem super Entspannungsurlaub. So stelle ich mir Entspannungsurlaub in Südfrankreich eigentlich vor. Also anders geht das gar nicht, oder? Das ist Abenteuerurlob. Alles andere ist langweilig. Eieiei. Ja, Ja, das würde ich wohl auch denken. wir sind dann mit dem Auto wieder zurück nach Toulouse. Dann war es noch schwierig, eine Werkstatt zu finden, die das alles repariert. Ich habe tolle neue Wörter gelernt. Ich weiß jetzt, dass der Anlasser auf Französisch Démarreur heißt Und dass das Zündschloss Ja, das in hätte ich, glaube ich, Anlehnung. gerade noch gewusst. Also mir war das nicht bekannt. Aber das, sowas gibt Leo dann her. Zündschloss, das Ja. eigentliche Problem war dann schon schwieriger. Das ist nach jemandem benannt, der so eine Wegfahrsperre irgendwann erfunden hat. Ein Neymann. Ja, das kannten dann auch meine Kollegen schon nicht mehr. Also das ist dann schon Spezialwissen. Okay, nein, also ich habe ja während meines Studiums und auch während der Zeit, die ich selber in Frankreich verbracht habe, einiges an Französisch gelernt. Und aber ja, Anlasser wusste ich gerade noch, weil Anlassen heißt halt Demarrer. Ja. Deswegen ist Demarreur irgendwie, das wusste ich noch, aber darüber hinaus Kupplung wüsste ich auch schon nicht mehr. Nee, die war auch nicht nötig. Siehst du? Aber so die Standardwörter, nee, also Bremse ging ja auch noch und Ja. Scheinwerfer und sowas, aber das und Scheibenwischer, aber so alles andere, nee, habe ich aber auch nie gebraucht. Ich war selten mit einem eigenen Auto in Frankreich unterwegs, deswegen habe ich das tatsächlich auch nie richtig gebraucht. Ja, das klingt ja nach großen Abenteuern. Ja, genau. Und aber in dieser Woche, die wir dann unterwegs waren, die zweite Unterkunft, das war so ein Pärchen mit zwei Kindern. Die waren auch total süß und ich war mit meinem Spinnrad unterwegs, weil es war ja ein Spannungsurlaub, also hatte ich das Spinnrad eingepackt. Und dann kam ich also angelaufen mit meinem Spinnrad, als wir dann ins Zimmer gezogen sind. Und dann war sie ganz interessiert. Ihre Tochter studiert nämlich Kunst. Nee, gar nicht, studiert nicht Kunst, sondern ist auf einer Kunstschule. Also hat noch keinen Abschluss oder so. Aber der habe ich dann tatsächlich, als die am Wochenende zurückkam, auch noch gezeigt, wie man spinnt. Also die hat ihren ersten Faden gesponnen. Ja, das ist doch cool. Das sind immer so die Momente, wo ich mich dann freue, weil mir das Ja, Spinnen das wichtig macht es ist. Das natürlich ist ein tolles nett. Handwerk. Ja. Ja. Ja, und weil die erste Woche Urlaub ja dann so spannend war, sind wir, nachdem das Auto wieder heil war, jetzt am Mittwochabend nochmal für 2 Nächte losgefahren, also wieder in die gleiche Richtung. Das Chambre d'Hôte, also diese Pension, dieses B&B, bei dem wir waren, da waren wir auch schon ein, zwei Mal. Das ist super nett und das Tolle ist, für meinen Freund ist es dann auch immer ein bisschen Französischkurs. Weil er kann noch nicht so gut Französisch und wir essen dann, also er macht auch Table d'hôte, wo dann der Gastgeber abends kocht und es ist dann dort tatsächlich so, dass alle an der großen Tafel sitzen und je nachdem, was für Gäste so da sind, wird dann auch natürlich viel Französisch gesprochen. Und da haben wir dann so ganz kurz entschlossen gesagt, na komm, fahren wir noch mal 2 Nächte hin und diesmal auch entspannt, das Auto ist ja heil. Ja, wir waren beim ersten Mal schon, da in der Nähe ist ein Zisterzienserkloster. Super schön instand gehalten, also ist auch in Privatbesitz, deswegen natürlich auch alles sehr schön gemacht. Beim ersten Mal waren wir schon hingefahren, haben festgestellt, es ist ein Parkplatz mit Schotter und man kann nirgendwo am Berg fahren, parken, also sind wir wieder weggefahren. Und diesmal haben wir uns das dann wirklich angeguckt. Also es ist super schön, wie gesagt, es ist sehr gut in Schuss gehalten, es ist eine riesige Anlage. Und die haben auch einen sehr großen Garten, also neben verschiedenen Rosensorten, die haben auch ihre eigene Rosensorte tatsächlich, haben die einen Terrassengarten, also ist dann am Berghang angelegt, so in kleinen Terrassen. Und da sind eben auch alte Nutzpflanzen, die dort früher von den Mönchen genutzt wurden. Und die haben inzwischen so kleine Themengärten eingerichtet, einfach um zu zeigen, was früher an Pflanzen gebraucht wurde. Und ganz interessant fand ich, neben einem Arzneipflanzengarten, also das ist, denke ich, noch weit verbreitet, gab es auch einen für, ja, ich sag mal, Färbepflanzen und Wollverarbeitungspflanzen. Also es gibt ja auch diese Kletten oder Disteln, ich weiß gar nicht genau, wie die auf Deutsch heißen, aber die früher zum Kardieren benutzt wurden, verschiedene Färbepflanzen hatten sie da. Das war sehr spannend. Und ja, auch da wieder ist es natürlich schön, einfach wenn es Leute gibt, die sich damit beschäftigen und die das noch ein bisschen vermitteln. Cool, das klingt spannend. Ja, und auf dem Rückweg sind wir dann noch in einem der vielen schönsten Dörfer Frankreichs vorbeigefahren. Also es gibt sogar, habe ich festgestellt, jetzt auf der Ja, Suche für davon die wissen die, das Shownotes. stimmt. Es gibt einen eigenen Verein, die schönsten Dörfer Frankreichs. Also Ja. ich kenne ja die Liste mit den 100 schönsten, 30 schönsten, da hat jeder so seine eigene Liste, 25 schönsten Dörfer Frankreichs und wir waren in La Grasse. Und es ist wirklich ein wunderschönes Dorf, also auch so mittelalterlich, viele alte Häuser, auch wieder ein altes Kloster dabei. Und rein durch Zufall, an dem Tag, als wir da waren, wir haben dann gemütlich noch gegessen hinterher, so nachmittags, war da eine Oldtimer-Rallye. Also da kam, das Kriterium war, glaube ich, älter als 40 Jahre, aber ich würde sagen, die meisten der Autos waren um die 100 Jahre alt oder älter. Und das war beeindruckend. Krass. Also die sehen zum Teil wirklich aus wie Kutschen, die Räder sind häufig noch mit Holzspeichen und auch die Instrumente, die Leute dann haben. Also mit Glück ist ein Tacho dran, bei manchen auch gar nichts oder so ganz merkwürdige Kilometerzähler und die kommen dann natürlich alle an mit ihren alten Karren und da läuft immer irgendwas nicht. Dann fing also der eine an, seinen Motor zu schmieren, also nahm das alles auseinander und rannte dann mit so einer kleinen Ölflasche drumherum. Der nächste musste seine Zündkerzen tauschen. Es war wirklich putzig anzusehen. Aber du hattest kein Déjà-vu, das Gefühl. Ich finde, bei so ganz alten Autos finde ich, das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber so normale im Straßenverkehr zu benutzende Autos, ich finde, da muss das funktionieren. Ja, nee, da habe ich in dem Moment nicht dran gedacht. Die Motoren sahen auch einfach noch ganz anders aus. Und die Hupe war dann bei den meisten so ein kleiner Gummipnüppel mit einer langen Schnur oder einem Rohr, wo dann am Ende einfach so ein Horn, weißt du, so geschlängelt dran war. Und man hat dann auf diesen Gummiball gedrückt und hat das so meep, meep gemacht. Also wie aus alten Filmen oder ja, so. Es war einfach geht so auch. Ja, und das war wirklich reine Zufall. Schön. Ja, das ist doch fein. Dann hat es euch also entschädigt für die vorher etwas holprige Tour. Die ja auch ihre guten Seiten hatte. Also man lernt sein Auto und das Land doch ganz anders kennen. Ja, man lernt viel Französisch, das ist unbestritten, das stimmt. Ja, man kommt mit den Leuten in Kontakt, das ist toll. Es muss nicht immer so sein, aber ja, hin und wieder ist es ganz okay. Ja. Und wir haben natürlich auch wieder wunderbar. Ein bisschen Wein gefunden. Ja, es ist... Warum es auch ist, nicht? Wir haben so ein bisschen auf der Rückfahrt dann auch im Auto gescherzt, ob wir nicht einfach alles stehen und liegen lassen und einen Überraschungsweinversand machen, weil wir finden so viele tolle Weine abseits dieser großen Sachen, die man irgendwie, dieser großen Namen, die man kennt oder der Sachen, die man im Supermarkt findet, dass wir das alles gar nicht selber trinken können. Und ja, es ist dann aber auch einfach so schön, solche Sachen zu teilen, weißt du, wenn du dann irgendwo zu Freunden eine Flasche mit hinbringst und siehst, dass denen der auch schmeckt oder so, das ist toll. Und da haben wir im Auto auf dem Rückweg sozusagen einen kleinen Businessplan entwickelt, so als Plan Dein neues B, Geschäftsmodell C oder gefunden. D. Genau. Nicht schlecht. Ich glaube, mir würdet ihr nicht reich, ich trinke einfach nicht genug Alkohol. Das ist das Problem, ich vertrage es nicht gut genug. Lecker wäre es ja schon, aber... Ja, ich finde es einfach spannend. Also wir hatten zum Beispiel einen Rotwein, der hat letztendlich richtig nach Kräutern geschmeckt, nach Rosmarin, nach Thymian, was ich so noch nie erlebt habe. Und wir waren dann auf dem Gut, wo der hergestellt wird, und dann war auch klar, warum, weil in der Vegetation da drumherum, das nennt sich Garrigue im Mittelmeerraum, das sind letztendlich Wildkräuter, Ginster, Sachen, die dort einfach wild wachsen, und der ganze Weinberg ist davon umgeben. Also es ist wirklich einfach das Aroma, das auf den Wein übergeht. Ja. Das ist ja ganz auch erstaunlich. Ja, passiert ja auch in anderen Dingen. Ich meine, du hast ja auch in Gegenden, wo Kühe irgendwie auf salzigen Wiesen stehen, dass du irgendwie so einen ganz leichten Salzanteil in der Milch hast oder so. Stimmt, ja. Also insofern klingt das plausibel. Ja, aber für mich war es eben eine Entdeckung. Ich hatte das vorher so noch nie probiert. Wieso geht das hier nicht auf? Ach, je. Ich dachte, du hast ein einfaches Projekt gewählt. Ja, ich sag ja, muss da hingucken. Aber es ist immer genau der Einstieg in dieses Slip One, Knit One ist irgendwie immer so, dass es hinterher halt auch zu den Zeilen, zu den Reihen da drunter passt. Das ist immer so eine kleine Herausforderung. So, 2, 4, 6, 8. Die Zunahmemenge passt. Wieso passt der Rest nicht? So, den muss ich abheben. Den muss ich noch einen stricken. Machen wir das doch einfach mal. Murmel, Murmel, Murmel. So, ich glaube, jetzt kann ich hier mein Strickmuster anlegen, weil ich glaube, ich muss als nächstes was erzählen, oder? Wenn du fertig bist. Ich denke ja, also ich bin an dieser Stelle, glaube ich, auch fertig. Wir sind dann Ja, am das habe Freitag ich mir wieder gedacht. angekommen. Haben hier noch ein bisschen das schöne Wetter genossen, aber ansonsten habe ich, glaube ich, auch lange genug erzählt über meine Abenteuer in Frankreich Südosten. Ja, es klang noch gut. Vom Auto abgesehen. Genau, ja, ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel zu erzählen, weil im Mai bei mir nicht so viel, ich sag mal, Erzählenswertes passiert ist. Ich habe nach dem Urlaub einfach im Büro relativ viel zu tun gehabt, um das alles wieder, um sozusagen wieder reinzukommen, Dinge aufzuarbeiten, die liegen geblieben sind. Da sind ein paar Sachen nicht so. Also dann bei unseren Tools oder bei den Sachen, die unsere Dienstleister machen, ist ein bisschen was schiefgegangen. Da musste ich mich dann darum kümmern, dass das wieder funktioniert hat und den Leuten auf die Füße treten und sozusagen da dieses Troubleshooting betreiben. Das hat mich ein bisschen beruflich beschäftigt. Ansonsten hatten wir eine Firmenfeier. Wir waren in Stuttgart und Nürnberg über ein Wochenende, also von Stuttgart aus in Nürnberg. Wir haben den Geburtstag von meinem Mann nachgefeiert, aber alles jetzt nicht so, das sagen wir, das ist jetzt hier groß Podcast. Geschichte, das ist so unspektakulär irgendwie alles gewesen. Gestern haben wir da aber was Schönes gemacht. Da sind wir über den Alsterwanderweg ein Stück gelaufen, sind mit der S-Bahn nach Poppenbüttel gefahren und dann von Poppenbüttel nach Ohlsdorf gelaufen an der Alster entlang. Das sind so ungefähr 10 Kilometer und ja, man geht da entlang von dem Alsterfluss. Und das ist echt fast schon Urwaldlandschaft. Also es ist sehr dicht bewachsen, fast die ganze Zeit unter Bäumen, auch zum Teil sehr alte Bäume. Also das war echt schön und es war wirklich wie so ein kleiner Urlaub. Wir haben halt so ein bisschen Equipment-Test gemacht, weil wir im September in Schottland wandern wollen und hatten uns dazu neue Tagesrucksäcke gekauft und die wollten wir jetzt mal so ein bisschen beim Wandern ausprobieren. Und das war auch ganz gut so, hatten noch eine Freundin mitgenommen, die Lust hatte, uns zu begleiten und dann haben wir da zu dritt ja, so mit Pausen 2, 2,5 Stunden zugebracht und haben uns zwischendurch einfach auch mal auf die Bank gesetzt und unsere Vorräte gepicknickt und Leute beobachtet und so. Und das war eigentlich ganz schön und da war es dann auch okay, dass die Temperaturen eigentlich ein bisschen warm zum Wandern waren, weil wir halt viel Schatten hatten. Dadurch ging es, also in der Prallsonne wäre das, glaube ich, kein Vergnügen geworden, aber so schattig war das echt gut. Das war auch tatsächlich das Spannendste, was ich so aus meinem Monat erzählen kann. Ist das Aber der gleiche Wanderweg, auf dem ihr euch auch damals auf eure Alpenquerung vorbereitet habt, oder ist das noch ein anderer? da sind wir da auch lang gegangen und das ist auch ein Teil vom norddeutschen, nordischen, wie auch immer, Jakobsweg. Also da begegnet einem auch diese Jakobsmuschel, weil es gibt ja auch in Nordeuropa sozusagen Zubringerwege für Santiago und dieser Alsterwanderweg ist eben auch Teil dieses Wanderwegs. Was wir letztes Jahr gemacht haben, ist eine Strecke, die nennt sich Hamburgs Grüner Ring. Da haben wir Ja, letztes Jahr ganz genau. viel gemacht. Genau, das ist so eine Strecke, die ist insgesamt so plus minus 100 Kilometer lang und führt so in ungefähr 10 Kilometer Abstand vom Rathaus einmal um Hamburg rum, eben entlang von Wiesen, Schrebergärten, Waldstücken und sowas alles. Also ist fast durchgehend grün. Und ist mit Fahrrädern und Autos, Fahrrädern und zu Fuß zu begehen und zu befahren. Und die ist auch ganz gut ausgeschildert. Da haben wir von den 8 Etappen, auf die das Ding sich verteilt, haben wir 6, glaube ich, geschafft bis jetzt. Die anderen beiden haben wir noch nicht gemacht, weil die mit öffentlichen Verkehrsmitteln so ein bisschen unpraktisch zu erreichen sind von uns oder wir meistens Sonntagszeit haben und dann die Busse, die dahin fahren, zu den Start- oder Endpunkten immer nur so alle 2 Stunden fahren und wir uns da bislang noch nicht so zu aufraffen konnten, dann uns da so genau zu timen, dass wir das mit so einem Bus hinkriegen. Und deswegen haben wir die letzten 2 Etappen bislang noch nicht so gemacht. Aber das ist eine coole Strecke auch. Aber wir wollten halt jetzt gerne da gehen, weil wir gesagt haben, es ist schön schattig und praktisch per S-Bahn zu erreichen und nicht so ganz lange unterwegs zu sein bei dem warmen Wetter. Genau. Und was ich aber auf jeden Fall noch hier erzählen wollte im Podcast und vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer noch um Ideen fragen wollte. Und zwar, die habe ich das ja schon erzählt, ich werde von September bis November ein Sabbatical machen im Büro. Das heißt eben nicht ins Büro gehen, sondern 3 Monate freigestellt sein. Das ist bei uns ganz gut möglich. Da hat mein Arbeitgeber eine Möglichkeit geschaffen, die so aussieht, dass man ein halbes Jahr lang einen Teilzeitvertrag abschließt, also da ruht der eigentliche Vertrag und für ein halbes Jahr hat man einen Teilzeitvertrag und geht dann eben 3 Monate voll arbeiten und 3 Monate gar nicht arbeiten. Der große Nachteil daran ist, man hat 6 Monate lang nur ein halbes Gehalt, aber ansonsten ist es halt eigentlich ein ganz cooles Konstrukt, weil es einem ermöglicht, 3 Monate lang Dinge zu machen, auf die man Lust hat und eben nicht im Büro rumzusitzen. Und das habe ich mir für diesen Herbst vorgenommen, weil das ganz gut passte, eben jobtechnisch da eine kleine Auszeit zu nehmen und ja, weil ich das eigentlich immer schon machen wollte. Und ich mache nicht das, was viele Leute typischerweise in ihrem Sabbatical machen, nämlich große Reisen, einfach weil ich es relativ spontan entschieden habe und ich dann nicht so viel übrig habe oder vorgespart habe, dass ich ja, diese Gehaltskürzung und eine große Reise damit finanzieren könnte und wollte. Und ich hatte aber darüber hinaus auch noch eine ganz andere Idee und ja, so langsam freue ich mich da schon sehr drauf und es konkretisiert sich so langsam. Und zwar habe ich das Ganze Projektwochen genannt und ich möchte in der Zeit ganz viele Kurse machen, sei es VHS, sei es bei Privatleuten, was auch immer oder irgendwelchen anderen Institutionen und möchte sozusagen meinen Drang, viele Hobbys zu haben, einfach mal ganz exzessiv ausleben und viele Sachen machen. Ich habe schon ein bisschen im VHS-Programm gestöbert, deswegen habe ich unter anderem auch nächsten Mittwoch mir frei genommen oder Urlaubsantrag gestellt, um einfach den Tag zu haben, da ein bisschen vorzuplanen und mal irgendwelche Sachen abzutelefonieren, zu gucken, wie das so aussieht. Und ja, möchte nähen, möchte Gold schmieden, möchte töpfern, ich weiß nicht, was noch alles. Ich hatte schon mal das Programm der Hamburger VHS angeguckt fürs erste Halbjahr und da irgendwie gefühlt 20 Kurse gefunden, die mir gefallen haben. Und jetzt würde ich einfach noch mal gucken, welche davon gibt es denn auch im Herbst und wie kann man die denn gut zusammenbasteln, sodass es eben auch, dass sie nicht alle gleichzeitig liegen. Und da muss ich mich jetzt mal mit beschäftigen. Und ja, deswegen die Frage, falls noch jemand eine Idee hat für kreative Dinge, immer her damit. Ich habe schon ganz viele Ideen und ich glaube, wenn ich alles mache, was ich mir so in meine könnte ich mal machen Liste geschrieben habe, dann reichen die 3 Monate nicht so wirklich. Aber es ist wahrscheinlich auch schwierig, das alles so zusammenzupuzzeln, dass es, ich sag mal, einen guten Stundenplan ergibt. Denn ich habe schon vor, mir die Zeit auch gut zu planen und nicht komplett in den Tag hineinzuleben, weil ich, so wie ich mich kenne, sonst einfach auch 3 Monate auf dem Sofa sitze und stricke und lese. Das ist zwar auch schön, aber ganz ehrlich, stricken und lesen kann ich auch ohne 3 Monate halbes Gehalt. Muss ich die Zeit auch irgendwie ein bisschen geplant nutzen, um dann auch wirklich, ich sag mal, viel mitzunehmen und die Zeit irgendwie auch dafür zu nutzen, dass ich dann auch viele Dinge mache, für die sonst keine Zeit bleibt. Ich will zum Beispiel auch mir eine Gerichtsverhandlung mal anschauen, anhören. Eine Freundin von mir ist Richterin und da wollte ich eigentlich immer mal bei einer Gerichtsverhandlung dabei sein, einfach weil ich das recht spannend finde. So die Idee, man sieht das zwar immer in irgendwelchen Fernsehfilmen oder so oder in Anwaltsserien, und aber das ist alles so, wo ich denke, wie läuft es denn tatsächlich ab? Und ja, ich möchte jetzt nicht warten, bis ich tatsächlich im Ernstfall selber in so eine Verhandlung muss, als auf welcher Seite auch immer, sondern tatsächlich mal hingehen und anhören und einfach mal sozusagen als neutraler Beobachter da im Publikum sitzen. Und das geht in den meisten Verhandlungen wohl, weil die meisten öffentlich sind. Und ja, da würde ich einfach mal sowas machen, weil wenn ich den Tag frei habe, dann habe ich da meistens schon so viele Dinge, die eilig und wichtig sind für diesen Tag, dass eben gerade sowas wie ich gehe mal ins Museum oder ich gehe tatsächlich mal zu Gericht und höre mir sowas an, meistens auf der Strecke bleiben. Und ja, was ich schon fest gebucht habe, ist ein Webkurs. Und Wow. genau, und Wo denn zwar jetzt? genau bei Bettina, also eine von unseren Hamburger Damen, sage ich jetzt mal, gibt da Kurse. Und wir haben bei der letzten Midnight, hatte sie gesagt, sie hat noch eine andere Bekannte, die auch Interesse hat. Und dann haben wir drei uns spontan auf 2 Termine festlegen können und haben die jetzt einfach schon mal für Oktober vorgemerkt und werden das dann im Oktober, werden wir uns zu dritt mit dem Thema Weben beschäftigen. Bin ich schon ganz gespannt. Und ja, so sammle ich fleißig weiter Ideen. Und auch die Mutter von einer Freundin von mir macht Buchbinde, also hat Buchbinden gelernt, nicht als Beruf, aber so später irgendwann in so einem, weiß ich nicht, Freizeitkurs und macht das seitdem und verkauft da ihre Werke auf Weihnachtsmärkten und sowas. Und da habe ich mal vorsichtig angefragt und die hat mich auch schon quasi eingeplant für den Herbst. Da haben wir nur noch keinen Termin oder so festgelegt. Aber das sind so die Dinge, über die ich nachdenke. Also falls ihr noch irgendwelche Ideen und Tipps habt über Dinge, die man im Norden, also vorzugsweise irgendwie im Norden rund um Hamburg oder so machen kann, weil ich eben auch nicht noch groß wegfahren will oder also, ja, ich fahre auch irgendwo hin, aber mein Ziel ist eben vor allem auch, das ist nämlich die weitere Einschränkung, weshalb ich auch keine große Reise mache. Ich muss das kurz einschieben. Wir singen ja mit dem Chor im November in der Elbphilharmonie im kleinen Saal und ja, wenn ich da mitsingen möchte, dann sollte ich in den Wochen vorher entsprechend auch zu den Proben erscheinen. Das heißt, ich sollte donnerstags abends in Hamburg sein und bei meinem Chor auflaufen, damit ich nicht mir selber die Chance verbaue, dieses Konzert mitzusingen. Und das ist ein weiterschlagender Grund, weshalb ich nicht so richtig doll in der Weltgeschichte rumreisen will in der Zeit. Auch wenn ich schon, also gerade für die Wochenenden, relativ viel Programm habe, was mich aus Hamburg rausführen wird. Irgendwie knubbelt sich das gerade alles so. Also jetzt schon für den Herbst, aber unter der Woche wäre ich halt ganz gern schon vor Ort. Aber wenn ihr da Ideen oder Tipps habt oder sagt, hier guckt ihr das nochmal an oder hier ist noch ein cooles Museum, alle, die so im Umland wohnen oder im Urlaub hier waren und irgendwas entdeckt haben, wo sie sagen, sieht toll aus, würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ob ich alles schaffe, weiß ich nicht. Wie gesagt, meine eigene Liste ist eigentlich schon zu lang, aber ich werde das jetzt so ein bisschen konkretisieren und dann, ja, spätestens ab September geht's los. Ich bin gespannt, was alles passiert. Also Ja, einige ich. Sachen überraschen mich ja auch. Das mit dem Gericht zum Beispiel, das wusste ich überhaupt nicht. Aber einige Sachen habe ich ja schon im Vorfeld mitgehört oder begleitet. Ja, das stimmt. Genau, und ja, so ein paar Museen halt, die ich immer vor mir herschiebe und wo ich mir denke, ja, da würde ich gerne hingehen. Und dann, wenn es mir dann einfällt, ist es Sonntagnachmittag um 4 und die Museen machen um 5 wieder zu und lauter so Dinge und dann habe ich es wieder verpasst fürs Wochenende und so. Also es ist so, wirklich dann mal einfach solche Dinge in Angriff zu nehmen, die ich immer so liegen lasse. Ich habe natürlich auch noch so ein bisschen den Pflichtanteil, so Dinge wie, ich müsste meinen Kleiderschrank mal ausmisten, weil auch das mache ich am Wochenende immer nicht, weil ich keine Lust dazu habe. Aber da habe ich dann zumindest nicht die Ausrede, dass ich überhaupt keine Zeit habe. Und insofern ja, so ein bisschen aufräumen, ausmisten. Und so werde ich da mit Sicherheit auch einschieben und ich werde mir auch Freiräume lassen, wo ich sage, da ist einfach Zeit für, wozu ich gerade spontan Lust habe, aber ich will schon auch so eine Art Stundenplan mir basteln und auch ja entsprechend Kurse buchen, dass ich nicht nur in den Tag hinein lebe, weil das ist, glaube ich, sehr ineffizient für diese Zeitnutzung. Und dann bin ich ganz gespannt, wie sich mein Herbst so gestaltet. Vielleicht müssen wir da unsere Aufnahmefrequenz ein bisschen erhöhen, damit du auch alles erzählen kannst, was du so erlebst. Ja, da müssen wir mal gucken. Also ich überlege auch noch, ob ich das, also ich habe noch so ein bisschen die Idee, vielleicht auch meinen eigenen Blog dann tatsächlich sehr regelmäßig zu füllen oder mir vorzunehmen, zumindest jede Woche einen, also mit Projektwochen kann man ja auch schon ganz gut spielen und mein Blog heißt ja nicht umsonst noch ein Projekt und das passt, glaube ich, schon ganz gut zusammen. Also die Idee ist tatsächlich, also zumindest 12 verschiedene Dinge zu machen, um für jede Woche von diesen 3 Monaten auch ein Projekt vorstellen zu können. Also so ein bisschen ganz grob ist die Idee, die mir da so vorschwebt. Und spätestens im Blog werde ich dann da mit Sicherheit drüber berichten. Und dann ist halt die Frage, inwieweit ich hier in aller Ausführlichkeit berichte oder ob ich vielleicht einfach so ein paar kleine Audioaufnahmen mache und die dann bei mir im Blog mit einspiele und wir dann da nur darauf hinweisen, damit du auch zu Wort kommst. Das wäre sonst ein bisschen doof. Da werden wir schon einen Modus finden. Ich glaube auch. Wir werden einfach mal gucken und lassen es auf uns zukommen und ja, wenn es dann konkreter wird, schauen wir mal. Genau. Haben wir sonst noch was? Ach ja, wir müssen noch verlosen. Ja, Oder habe ich noch irgendwas genau. vergessen? Nee, Das verlosen kann ich dir noch. nicht beantworten. Ich weiß nur, dass wir auf jeden Fall noch eine Verlosung ausstehen haben. Wir haben ja beim letzten Mal unsere Jubiläumsfolge gehabt und haben dann euch, also hatten zur Jubiläumsfolge, wollten wir eine Anleitung verlosen und hatten euch dann gebeten, euch doch zu melden, entweder bei uns im Blog oder in der Ravelry-Gruppe oder wo auch immer ihr uns sonst so kontaktiert, um uns zu sagen, wo ihr uns gefunden habt. Und wir haben tatsächlich, jetzt muss ich mal, also falls es hier klickt und sonst was tut im Hintergrund, das bin ich am Rechner. Wir haben also mal eine Liste zusammengestellt mit allen, die sich gemeldet haben. Das sind 10 verschiedene Leute. Und ich habe hier parallel schon eigentlich den Random Number Generator aufgerufen, aber Google kann das inzwischen auch. Und wir haben also von 1 bis 10 maximal 10 Leute. Und ich werde jetzt einfach mal live, Katrin kann das leider nicht sehen, weil das hier auf meinem Bildschirm passiert, es sei denn, ich drehe die Kamera um und du siehst es dann. Ja, das brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich trau dir da mal. Dann klicke ich jetzt in diesem Moment auf Generieren und sehe hier vor mir die Nummer 10. Und in unserer Liste ist das Jaguria. Ich habe jetzt natürlich den echten Namen nicht dabei. Wir sind top vorbereitet auf unsere erste Verlosung, wie ihr seht. Aber dann sage ich an dieser Stelle einfach mal herzlichen Glückwunsch, Jaguria. Und du meldest dich am besten entweder bei Katrin oder bei mir. Mir ist das egal, wo sie mag. Ja, bei einer genau. Von uns? Dann melde dich doch einfach bei einer von uns beiden. Und sag uns, welche Anleitung wir dir schenken dürfen. Was hatten wir gesagt? Wert bis zu 8 Euro? Habe ich das richtig im Kopf? Ich glaube, ja. Ja, ich meine 8 Euro, genau. Doch, 8 Euro hatten wir, glaube ich, gesagt. Das ist so der Nachteil, wenn man doch nur alle 4 Wochen aufnimmt. Ich erinnere mich immer gar nicht mehr an das, was ich so gesagt habe. Ich auch nicht, aber ich meine, es wären 8 Euro gewesen. Also wie auch immer, Jaguria, melde dich bei Julia oder bei Käthe und dann wird dir eine von uns die entsprechende Anleitung zuschicken als Geschenk. Und solltest du gar keine Anleitung haben wollen, dann schreib uns das, dann finden wir mit Sicherheit auch eine andere Lösung, was wir dir sonst zukommen lassen können. Ja, dann bleibt uns ja eigentlich nur noch zu sagen. Ihr findet uns auf Ravelry. Genau, als Käthe, K-A-E-T-E oder Julia401. Genau, Käthe und hat dann eben schon ihren Blog erwähnt, also Katrin hat eben schon ihren Blog erwähnt, noch ein blog.wordpress.com. Wir haben natürlich Projekt. Auch unser, was habe ich jetzt gesagt? Noch ein Blog? Ja! Egal, da sieht man wieder, wir haben es nicht vorher aufgenommen und hängen es nur einfach hinten dran, wir sprechen es mit. Genau, und inzwischen auch ohne Aufzeichnung oder alles, das kommt immer ganz spontan, deswegen ist auch nie alles dabei. Aber wir haben dann auch noch unseren eigenen Shownotes-Blog, über den die eine oder andere uns vielleicht auch schon gefunden hat. Das ist wollgespräche.wordpress.com. Genau, und noch in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe auf Ravelry, dort findet ihr unseren Thread zu den Wollgesprächen. Und da ist, glaube ich, der größte Anteil an Kommunikation rund um den Podcast findet dort statt. Ja, so mein Eindruck. Und dann noch ein Instagram-Account. Auch da, wie immer, relativ selten Posts, aber hin und wieder findet ihr da was von mir. Das ist frau.neumann, glaube ich. Ja, ich meine mich zu erinnern, dass es so heißt. Oh Gott. Du es nicht weißt. Ja, das Ding ist, ich melde mich ja nicht an, ich bin ja angemeldet. Ja, das stimmt, das hatte ich gerade auch mit meinem Skype-Account, weil mein Skype sich aktualisiert hatte nach dem letzten Mal und ich musste mich gerade neu einloggen und musste auch kurz überlegen, wie mein Login eigentlich ist. Ah, sowas ist immer ganz fürchterlich. Das ist sowas wie die eigene Telefonnummer, die kennt man ja auch selten auswendig. Ich rufe mich das ja so selten an. Das stimmt, wobei die kriege ich gerade noch hin. Naja. Wie auch immer. Ich würde sagen, wir wünschen euch einen schönen Sonntag oder eine schöne Woche, wann auch immer ihr uns hört. Genau, und sagen au revoir und tschüss.